Amsterdam dort, wo ich lebe, hab viele Leute und ich war ein Traum. Die kennen meist nur das Entgegengesetzte und halten sich bequem an alle Gesetze. Und in den Straßen und in den Gassen, nur da sieht man sie, sie tragen Flaschen. Sie sind Kinder, wie wir es waren, und auch sie werden vieles nicht erfahren.